Letztes Jahr hatte Julian noch sein tolles 5S. Hier. Sie ist die einzige Burg in ihrer Art und war früher Zollstation. Am Rechtsufer von der Burg Gutenfels sehen wir das Schifferstädtchen Kaufen. 1814 überschritt Oberfeldmarschall Blücher mit seiner Armee in Kaufen den Rhein. Hierzu können wir heute ein Museum im Ort besichtigen. Ahead of us lies the Platz, resembling a giant stone ship in the middle of the river. This is the only car this type. That was a custom station at one time. On the right bank, you can see the barriers of the car, which were carried to my belief in the castle of Newtown. In 1814, General Field Marshal Blücher sah es auf einem Bau verharrt. Die Leute Fallen Sie ab, mal warten, das alte Museum lokal in der Ferne. Thank you.